Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. In der Literatur steht über das Objekt, das uns heute beschäftigt, der Satz, ich sage es zunächst mal in Englisch, the nearest example of galactic cannibalism. Also galaktischer Kannibalismus, da frisst die eine Galaxie die andere. Und es ist das Beispiel, was uns am nächsten ist. Also geografisch, wenn man das so sagen will, also im Kosmos. Es geht um ein Objekt, das in seiner Eigenart eigentlich gar nichts Besonderes ist, wenn das Universum nicht schon so alt wäre. Also das, was sich da abspielt, das war früher, also Sie wissen ja, früher war ja alles besser, vor allem die Zukunft, früher war das der Normalfall. Denn früher, als das Universum noch jünger war und entsprechend die Galaxien näher beieinander standen, war diese Art von Wechselwirkung eigentlich völlig normal. Nämlich, dass eine Galaxie die andere sozusagen komplett aufnimmt, in sich aufnimmt und sie damit zu sich selbst macht. Also eine Art von Wechselwirkung, die nur aufgrund der Gravitation passiert und im weiteren Verlauf dann gewisse Eigenheiten zeigt. Und genau sowas können wir in einem Abstand von nur wenigen Millionen Lichtjahren, nämlich genau genommen 10 Millionen Lichtjahren, beobachten. Das Objekt heißt Centaurus A. Das heißt, wir können es nicht, also wir auf der Nordhalbkugel, denn Centaurus A ist nur von der Südhalbkugel zu beobachten, also von unterhalb des Äquators. Es geht also um die Galaxie Centaurus A. Um es genau zu sagen, ist das Thema heute, was füttert Centaurus A? Denn Centaurus A zeigt eine Art von Aktivität, die man ihr gar nicht zutraut. Und da muss noch was sein, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Centaurus A. Ja, dann schauen Sie sich's mal an, wie es aussieht. Centaurus A. Das ist Centaurus A. Also genau genommen, das, was Sie da sehen, ist bereits ein sogenanntes Overlay. Das sind zwei verschiedene Frequenzbereiche übereinander gelegt. Der sichtbare Bereich, das ist diese helle Kugel mit diesem dunklen, die dunklen Staubstreifen in der Mitte. Und dieser merkwürdig orangenfarbene Strich, das ist ein Jet, der aus dem Zentrum von Centaurus A herauskommt. Das ist aber nicht irgendein Jet, sondern das ist ein Röntgenjet. Aus Centaurus A, aus dem Zentrum von Centaurus A, kommt ein Jet, eine Plasmaströmung heraus, die in der im Röntgenbereich zu beobachten ist. Wir sehen hier also den Staubstreifen, diese herrliche Galaxie drumherum, die ist sehr rund, und aus dem Zentrum kommt ein Jet. Centaurus A gehört zu den sogenannten Radiogalaxien. Die ist also nicht nur im optischen zu sehen oder im Röntgenbereich, sondern vor allen Dingen auch im Radiobereich. Und dann sieht man sehr, sehr große, ebenfalls jetartige Strukturen, die aber nur im Radiobereich zu sehen sind. Und im Radiobereich sieht man, wenn es sich um sogenannte nicht-thermische Strahlung handelt, also nicht verursacht wird durch ein Gas, sondern durch Teilchen, die hohe Energien haben, relativistische Teilchen nämlich, sieht man die Strahlung dieser Teilchen, weil sie entlang der Magnetfeldlinien herumgyrieren, die werden nämlich beschleunigt dabei, und dabei geben sie Strahlung ab, sogenannte Synchrotronstrahlung. Das heißt, es war schon lange bekannt, auch bevor diese Röntgenbeobachtung gemacht wurde, dass im Zentrum von Centaurus A was sein muss, was diese Aktivität antreibt. Aber was? Das Dumme ist nämlich der Staubstreifen. Das ist ein bisschen so wie in der Milchstraße auch. Wir gucken, wir sind ja in der galaktischen Scheibe. Wir, unser Sonnensystem. Und wir gucken, wenn wir in Richtung des Zentrums der Galaxie hineinschauen wollen, mit optischen Teleskopen, gucken wir irgendwann gegen eine Wand. Also gegen eine Wand aus Staubwolken. Und diese Staubwolken liegen praktisch genau zwischen uns und dem galaktischen Zentrum, sodass wir nur mit Hilfe von Infrarot- und Radiobeobachtung etwas über das Zentrum unserer Milchstraße erfahren können. Genauso ist es bei Centaurus A auch. Da ist dieser Staubstreifen, der einfach den Blick auf das Zentrum völlig verstellt. Den Blick im Optischen. Mit Infrarot- und Radiobeobachtung wird es möglich, ins Zentrum hineinzuschauen. Also das Schauen kann man so nicht sagen, denn man muss ja diese Daten immer erst wieder in Bilder verwandeln. Es ist nicht dieser direkte Blick wie durch ein Fernrohr, wo ja unsere Detektoren, unsere Augen eben ebenfalls empfindlich wären. Also wir könnten wenigstens ein bisschen was sehen, wenn es diesen Staubstreifen nicht gäbe. Im Infrarot- und im Radiobereich muss man praktisch indirekt argumentieren. Soweit, so gut. Was sehen wir da? Es zeigt sich, dass im Zentrum von Centaurus A hochgradig gerichtete Gasströmungen vorhanden sind. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. weil sie eines nicht wissen. Normalerweise ist eine solche Radiogalaxie eine elliptische Galaxie und elliptische Galaxien haben zwar viele Sterne, aber kein Gas mehr. Ja? Das Gas hat sich nämlich komplett in Sterne verwandelt und was noch an Gas übrig war, ist durch die Aktivität der Sterne sozusagen in den intergalaktischen Raum hinaus geschossen worden. Ja? Blieb also, normalerweise ist eine elliptische Galaxie völlig inaktiv. Ja? Ist einfach eine Kugel aus Sternen, das war's. Aber Centaurus A zeigt diese zentrale Aktivität und zeigt diese Gasströmung. Wo kommen die her? Nun, man kann aus der Beobachtung im Infraroten und im Radiobereich kann man Informationen bekommen über die Geschwindigkeit des Gases, erstens, zweitens über die Richtung der Geschwindigkeit, ganz wichtig, ja, und drittens auch, wo das Gas nachher hinkommt. In Centaurus A zeigt sich, dass offenbar eine große Spiralgalaxie, zunächst Spiralgalaxie, von Centaurus A, ja, wie soll man sagen, verdaut wird, muss man so zu sagen. Also man hört förmlich das Krachen der galaktischen Knochen in dem Ding, denn es haben sich inzwischen aus den Spiralarmen hat sich ein Balken entwickelt. Das heißt, diese Scheibengalaxie, die da hineingefallen ist, ja, ist derartig von dem Gravitationspotenzial von Centaurus A gestört worden, dass die Gasströmungen sich nicht mehr einfach nur in Rotation befinden, sondern das Gas strömt in das Zentrum hinein und befördert auf diese Art und Weise die Aktivität im Innern. Denn damit eine Radiogalaxie einen solchen Jet antreiben kann, muss ja Material nachfließen. Also Sie sehen ja schon meine Handbewegung. Das, was reingeht, kann auch wieder rauskommen. Und wir sehen ja in der Röntgenstrahlung, sehen wir ja Teilchen, die aus dem Zentrum rauskommen. Das bedeutet, für die Aktivität einer solchen eigentlich an sich völlig inaktiven Galaxie ist es notwendig, dass Material nachgelegt wird. Das ist eine fundamentale Frage, wenn es sich darum dreht, wie überhaupt Aktivität in Galaxien aufrechterhalten werden kann. Viele Galaxien haben ja im Laufe ihres Lebens über die Jahrmilliarden ihren Gasvorrat komplett in Sterne verbraucht. Wie können die dann überhaupt noch erstens weitere Sterne machen? Ja, dafür muss Gas rein. Beziehungsweise, wenn da ein Zentrum ist, wie kommt das Gas von weit draußen eigentlich in das Zentrum rein? Da weiß man heute, dass das eine Verschachtelung von verschiedenen Prozessen ist. Damit Gas sich irgendwohin bewegt, vor allen Dingen dann, wenn es sich in einem rotierenden System aufhält, muss es seinen Drehimpuls irgendwie verlieren. Wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht über Balkengalaxien. Ich will das aber hier nochmal in Zusammenhang bringen mit der Aktivität von solchen Radiogalaxien. Der Balken, also eine ausgerichtete Strömung, ist praktisch der perfekte Drehimpulstransporteur, weil, jetzt komme ich zu meinem Arm, der Hebelarm eines Balkens ist seine gesamte Länge. Der kann praktisch den Drehimpuls komplett von innen nach außen transportieren und das Gas aufgrund des verlorenen Drehimpulses findet seine Gleichgewichtsbahn nicht mehr, sondern fällt, strömt und strömt und strömt. Bis es im Innern in ein völlig verändertes Gravitationspotenzial fällt, da ist ja dieses schwarze Loch zum Beispiel, habe ich ganz vergessen, also in Centaurus A muss auch so ein Ding drin sein, das hat durchaus eine Milliarde Sonnenmassen, das muss da drin sein, ja. Einfach um die Leuchtkraft, die mit den Jets zusammenhängt, entsprechend zusammenzubringen. Denn das ist ja nicht nur Leuchtkraft, sondern das ist ja auch kinetische Energie. Ja? Also eine Strömung, bei Centaurus A hat man einen Jet, der ungefähr ein Hundertstel Lichtgeschwindigkeit hat. Damit sie eine Strömung, damit diese Maschine eine solche Strömung antreiben kann, muss ja irgendein Generator da sein, der diese Strömung aufrechterhält. Das heißt, man braucht praktisch wie bei einem Dynamo, also praktisch wie Sie, wenn Sie am Fahrrad fahren und Ihren Dynamo antreiben, damit es nach vorne leuchtet, müssen wir eine Maschine haben, die aufgrund der Drehung hier innen drin eine Gasströmung dazu bringt, mit einer solch hohen Geschwindigkeit ins intergalaktische Medium rauszufließen. Wir brauchen also beides, die Strahlungsenergie und die Bewegungsenergie. Und dafür ist es notwendig, dass Material nachfließt. Die Standardfolklore heutzutage für den Drehimpulstransport in Radiogalaxien ist also entweder, dass eine Radiogalaxie eine andere Galaxie komplett auf sich nimmt, also in sich aufnimmt und auf diese Art und Weise für eine gewisse Zeit seinen Gasvorrat sozusagen erneuert. Dann ist die Aktivitätsphase zu Ende, sobald diese, ja jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, sobald praktisch diese eine Galaxie ausgelutscht ist, wenn man das so sagen will. Ja, man soll man nicht so wörtlich nehmen, aber Es ist wirklich wahr, diese Scheibengalaxie, die bei Centaurus A innen drin deutlich zu sehen ist, ja, die wird also momentan gasmäßig völlig entleert. Aber wie ist es, wenn Galaxien miteinander wechselwirken, ohne dass sie sich gleich gegenseitig komplett zerstören? Also bei Galaxien, die eine gewisse Entfernung miteinander haben. Da ist es so, dass also die Gravitationspotenziale, dadurch, dass die aneinander vorbeilaufen, erfahren die Störungen. Und diese Störungen im Gravitationspotenzial sind einem Drehmoment äquivalent. Drehmoment heißt ja nichts anderes, als dass da eine Kraft ausgeübt wird. Eine Kraft, die eben zu einer Veränderung des Drehimpulses führt. Das heißt mit anderen Worten, wenn zwei Galaxien aneinander vorbeifliegen, dann muss man noch nicht mal, wie gesagt, muss man noch nicht mal den Kannibalismus haben wie bei Centaurus A, dann wird es passieren, je nachdem, ja, wie die Stoßgeometrie ist, dass aus der einen Galaxie Gas herausgezogen wird, das aber jetzt nicht sich im intergalaktischen Raum verliert, sondern in das Zentrum der anderen Galaxie hineinströmt und auf diese Art und Weise das Zentrum einer Galaxie in seiner Aktivität befördert. Bei einer ruhigen, angenehmen, ganz langsam sich entwickelnden Scheibengalaxie wie unserer Milchstraße gibt es das gleiche Problem. Wir sehen, dass in der Milchstraße ständig Sterne gemacht werden. Jetzt ist die Milchstraße schon 10 Milliarden Jahre alt. Jetzt kann man sich fragen, wieso gibt es denn da überhaupt noch Gas, was für Sterne zur Verfügung steht, für neue Sterne? Und gut, gibt es die einen Sterne, die explodieren, die geben einen Teil ihrer Masse wieder ans Universum ab, aber das reicht nicht. Es muss also da noch einen Gaslieferanten geben, der ständig neues Material in die Milchstraße hineinbringt. Da sehen Sie die Zusammenhänge. Ein solches Beispiel wie Centaurus A teilt uns im Grunde genommen mit, dass es unterschiedliche Prozesse geben muss, die für den Drehimpulstransport in Galaxien verantwortlich sind. Bei Centaurus A ist ganz einfach, es ist eine große Spirale reingefallen, die hat Gas ohne Ende und die füttert und die ist aktiv. Bei unserer Milchstraße muss es anders sein. Da geht die Folklore heutzutage, also die Standardhypothesen dazu, gehen davon aus, dass unsere Milchstraße immer noch umgeben ist von neutralem Wasserstoffgas und dass dieses neutrale Wasserstoffgas sukzessive, peu à peu, langsam in die galaktische Scheibe hineinläuft. Nicht über dem großen Balken, der zentrale Balken in unserer Milchstraße, der ist nur im zentralen Bereich zu spüren, sodass das Gas erst ganz nah am Zentrum wirklich anfängt, sich schnell zu bewegen, sondern da draußen ist es so, dass das Material ganz langsam mit 10 Kilometer pro Sekunde, ja, sich langsam in der Scheibe bewegt und auf diese Art und Weise die galaktische Scheibe mit Gas, ja, anfüllt und immer wieder es möglich macht, dass neue Sterne entstehen, neue Sterne, die aber schon aus prozessiertem Material bestehen und dabei kann auch schon mal ein Planet auftauchen und so weiter. Centaurus A ist also ein Paradebeispiel für eine besonders extreme Form der Galaxienwechselwirkung, wie das am Anfang zitiert wurde, des galaktischen Kannibalismus. Das waren aber die Zustände, die im ganz frühen Kosmos dazu geführt haben, dass es überhaupt Galaxien gibt. Denn nur dadurch, dass also viele Galaxien jeweils zu einer immer größeren und größeren Galaxie sich zusammengebaut haben, ist es verständlich, dass es heute überhaupt solche großen Galaxien gibt. Ansonsten, sozusagen aus einer Gaswolke, wären diese Galaxien nie entstanden. Das Entscheidende ist, dass also die Theorie etwas liefert, eine Antwort liefert über den Drehimpulstransport nach außen, das Material läuft nach innen und auf diese Art und Weise kann man verstehen, wie die Wirklichkeit ist. Wie heißt es so schön? Ja, Theorie, das ist das, was man nicht verstehen kann und Praxis ist das, was man nicht erklären kann.